Onkel Paul im KZ. Das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern war, wie gesagt, sehr gut. Mein Schwiegervater mit seiner SPD-Vergangenheit ließ zwar keinen Zweifel darüber aufkommen, was er vom Regime hielt, aber das trübte unsere Beziehung nicht. Zu Menschen, die wie Gerdas Vater äußerst links standen, hatte ich, bevor ich meine Frau kennenlernte, nie Kontakt gehabt. In meinem Umfeld bezeichnete man sie als Proleten. Im engsten Familienkreis sprachen wir oft über die früheren SPD-Zeiten. Nenn Onkel Paul, der schon erwähnte enge Freund meiner Schwiegereltern, war lange eine große Nummer bei den Sozialdemokraten gewesen. Zufällig geschah die Sache mit Onkel Paul gerade, als ich mich in Berlin aufhielt. Aufgeregte Kumpane von ihm waren zu meiner Frau Gerda geeilt, um ihr zu berichten, dass die Gestapo ihn abgeholt, ins KZ Sachsenhausen nahe Oranienburg transportiert und dort inhaftiert habe. Gerda rief mich umgehend in der Reichskanzlei an. Sie klang verstört. Mir war sofort klar, dass man sich von mir Hilfe erhoffte. Ich wusste, an wen ich mich wenden musste und habe keine Sekunde gezögert. Unverzüglich suchte ich Obergruppenführer Karl Wolf in dessen Büro im Prinz-Albrecht-Palais auf. Von der Reichskanzlei war es nicht weit zum Sitz des Reichssicherheitshauptamtes. Wolf war Chef des persönlichen Stabes von Himmler und fungierte zeitweise als Verbindungsoffizier der Waffen-SS im Führerhauptquartier. Mir war Wolf bislang nicht unangenehm aufgefallen. Er agierte immer sehr ruhig und sachlich. Wolf empfing mich sofort und ich erklärte ihm, dass ein Anverwandter meiner Familie fälschlicherweise verhaftet worden sei. Ich räumte ein, dass Onkel Paul früher einmal SPD-Mitglied und in der Gewerkschaft aktiv gewesen sei. All das sei aber doch lange vorbei. Ich beteuerte, er habe jetzt mit irgendwelchen verbotenen oppositionellen Gruppierungen nichts zu tun. Die Lüge fiel mir leicht. Ich setzte noch eins drauf. Für Onkel Paul könne ich meine Hand ins Feuer legen. Solchermaßen aufgeplustert fügte ich hinzu, ich würde das Zimmer nicht verlassen, bis ich sicher sein könne, dass er, Wolf, sich der Sache annehmen werde. Wolf versprach dies ohne viel Aufhebens, notierte sich den Namen, und drei Tage später war Onkel Paul wieder daheim. Er und seine Frau kamen bei mir zu Hause vorbei, um sich zu bedanken. Ich fragte ihn nach seinen Erlebnissen im KZ, doch er wich aus, meinte nur, das Schlimmste für ihn seien die Papierhemden gewesen, die die Häftlinge tragen mussten. Trotz mehrfacher Nachfragen war nichts von ihm zu erfahren. Nie hatte er in meiner Gegenwart über irgendetwas, was ihm dort widerfuhr, gesprochen. Nicht kurz nach seiner Rückkehr, nicht später.